ein Gefühl, der schwindet, nimmst du gerne in Kauf. Du fragst dich dann wieder, wer fängt dich dann auf? Du wärst furchtbar gern von ihm jetzt mitgenommen in seine Wohngemeinschaft, wo die Nachbarn euch dann hören. Und alles geht vorüber, sagst du dir, so wie es begann, kommst du auch darüber weg, heute oder irgendwann. Drehst du im Kreis, gehst nicht dahin, ohne lang zu warten und dich hier dazu zerstreuen. Tausend Zeichen lieber sehen und keiner wird das je verstehen. Dass du jetzt schon gehen willst, wirst du noch bereuen. Alles macht weiter, ohne dich, alles macht weiter. Stark. Das war ganz neu jetzt.